WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, jetzt müssen wir aber schnell anfangen. 5 nach schon. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50. Und es geht gleich los mit Marco, der ist 22. Guten Morgen, Marco. Hallo. Hallo Marco, weswegen rufst du an? Und zwar, ich hatte mich gestern schon gemeldet. Zum Thema Schockmomente. Genau. Ja. Und zwar geht es darum, ich habe vor ein paar Jahren eine sehr, sehr gute Freundin von mir verloren. Wie hast du sie verloren? Sie hat sich selbst getötet. Also, ich fange ein bisschen daran, sie hatte eine Zeit lang Tablettenprobleme, also war tablettenabhängig. Davon haben ich und ein paar meiner, also mein bester Kumpel, sie davon wegbekommen. Das habt ihr geschafft, toll. Genau, ja. Genau, das haben wir geschafft. Dann ging es dann zeitweilig auch wieder echt gut. Also sie ist wieder aufgeblüht und war wieder voller Lebensfreude. Das ging dann ungefähr 3-4 Monate gut. Dann hat sie wieder jemanden kennengelernt. War augenscheinlich am Anfang auch alles super, alles wirklich toll. Die haben sich auch super verstanden. Dann hat sich herausgestellt, dass ihr neuer Freund drogenabhängig war. Schwer drogenabhängig. Ja. Und hat sie dann mit wieder in den Keller reingezogen. Dann diesmal mit Drogen. Genau. Ja. Aber auch so querfeldein. Ja. Also hat mit dem Joint angefangen und hat mit Spritzen aufgehört. Und das wurde hinterher so schlimm, dass sie sich komplett abgekapselt hat. Ja. Beziehungsweise, dass ihr Freund sie dazu gedrängt hat. Das heißt, sie musste den Kontakt zu sämtlichen Leuten abbrechen. Ja, so auch zu dir. Richtig. Ja. Richtig. Zwischenzeitlich, wenn er dann mal nicht da war oder im Vollrausch war und es nicht mitgekriegt hat, haben wir den schon mal geschrieben. Und ich habe schon gemerkt, dass sie dann immer komischer wurde. Auch ihre Reaktionen auf etwas. Und ja, das wurde halt, wie gesagt, immer schlimmer und ich und mein bester Kumpel dachten uns dann, komm, jetzt fahren wir einfach mal hin. Weil wir wussten ja, wo sie wohnt, war umgezogen. Ja. Und als wir dann um die Ecke gekommen sind, hat ihr neuer Freund uns mit einer Soft-Air beschossen. Mit einer Soft-Air, was ist das genau? Eine Soft-Air ist, sieht aus wie ein normales Gewehr. Ja. Das lädt man zum Beispiel mit Plastikkugeln, mit Farbkugeln. Also es wird meistens verwendet für diese Paintball. Ah, verstehe. Ja, ja, genau. Genau, die kann man aber auch so privat kaufen. Und damit hat er euch beschossen. Genau. Wie ist das, also, wenn man damit beschossen wird? Was für ein Gefühl ist das? Das ist ein schreckliches Gefühl. Das tut sehr weh. Das tut sehr weh, ja. Kann also man davon verletzt werden? Ja, ja. Also man kann diese Software modifizieren. Da ist ja nur eine Feder drin. Und wenn man die auseinanderzieht, umso intensiver ist die. Ah ja, das heißt, wenn du so ein Ding ins Auge kriegst, kann das übel ausgehen. Ja, also du kannst das Auge dadurch verlieren, ja. So, jetzt kommen wir zu der Selbsttötung deiner Freundin. Genau. Wie kam das dann? Ich habe am Abend vorher noch ganz normal mit ihr telefoniert, auch im WhatsApp geschrieben. Auch, sie hat mir dann auch ein paar Wochen vorher erzählt, dass sie halt jetzt ein Kind gekriegt hat. Und ja, wie gesagt, ganz normal mit ihr geschrieben, da habe ich schon gemerkt, dass sie halt, wie ich das schon sagte, immer komischer wird. Und dann dachte ich dann zu ihr, na gut, dann leg dich jetzt schlafen, wenn du müde bist, kannst dich ja morgen melden. Ja. Hat sie aber nicht getan. Ich habe sie versucht, mehrfach am nächsten Tag anzurufen, weil es mir auch komisch vorkam. Ja. Ihr Handy war aber abgeschaltet. Das heißt, an diesem Tag hat sie sich umgebracht. Genau. Ja. Wie hat sie sich umgebracht? Sie, ich muss dazu, sie hat im Dorf gewohnt und auch ziemlich nah am Wald. Und keine 100, 200 Meter von ihrem Haus entfernt hing sie im Baum. Sie hing im Baum? Ja. Ja. Wer hat sie gefunden? Ich und mein bester Kumpel. Ich bin seit 13 Jahren ehrenamtlich im technischen Hilfswerk. Ach du lieber Gott, das heißt, du hast sie auch noch gefunden und ja. Ja, also bei vermissten Personen ist das so, du kriegst, du hast da halt dein Suchgebiet und das sind mehrere Sachen eingeteilt. Mhm. Und die Leute kriegen dann diesen Abschnitt quasi zugeteilt und die müssen den absuchen. Mhm. Und wir hatten halt das Pech, genau diesen Abschnitt abzusuchen. Das ist ja ungeheuerlich. Das heißt, du siehst deine ehemals sehr gute Freundin, also das war, ihr wart nur befreundet miteinander, das genau. War, ihr hatte keine Beziehung genau. miteinander. Nein, nein. Siehst, findest sie erhängt im Wald. Du hast vorhin davon gesprochen, dass sie da im Vorfeld schwanger war. War das Kind schon geboren? Oder? Das war schon geboren, ja. Ja. Was ist mit dem Kind? Das hat sie bizarrerweise mitgenommen. Wie mitgenommen? Also sie kannte sich auch sehr gut mit sämtlichen Knotenarten aus. Mhm. Und da kannte, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, diesen Knoten für den Galgen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das nennt, ja. Genau, aber diesen Knoten kannte sie auch. Mhm. Und den hat sie verwendet für sich. Ja. Und auch für das Kind. Denn von dem Seil, das habe ich hinterher auch noch gesehen, ging ein kleiner Strick, nenne ich es jetzt mal, noch zur Seite ab. Wie? Hin zu dem Säugling? Genau, zu dem Kind. Das heißt, sie hing mit dem toten Kind im Baum? Richtig, also sie hatte es auf dem Arm, also so nehmen wir es zumindest an. Das ist ja ungeheuerlich. Dann hat sie den Mut zusammen gehabt, das dann halt zu tun. Und wenn sie ist durch einen direkten Genickbruch verstorben. Mhm. Und da werden die Muskeln natürlich entspannen sich wieder. Mhm. Dadurch ist das Kind aus ihrem Arm gerutscht. Und ist dann und quasi... verstorben. Das Kind war wie alt? Vermutlich dann ganz, ganz klein noch. Ja, ganz das war noch ziemlich klein, ja. Mein Gott. Was hast du denn da empfunden, als du diesen Anblick gesehen hast? Ich bin zusammengebrochen. Das Einzige, was ich nur noch machen konnte, ist, ich konnte meinem zuständigen Mann, also meinem Zugführer in dem Fall, konnte ich nur noch mitteilen, dass wir sie gefunden haben. Und er wusste, dass durch meinen besten Kumpel dann, der das dann übernommen, dass es dann halt eine sehr gute, oder ja, ich nenne sie meine kleine Schwester, sie hat mich auch immer meinen großen Bruder genannt, dass es genau sie ist. Mhm. Und da wurde ich auch direkt von dem Einsatz abgezogen, weil ich ja mit dieser Person in Kontakt stand. Und da wird man immer abgezogen, damit man nicht zu großen seelischen Schaden davon trägt. Ja, das ist ja auch richtig so. Deswegen habe ich auch so herrlich dann von der Rettungsaktion, sag ich jetzt mal, nicht was großartig was mitgekriegt. Was macht man denn unmittelbar danach? Also du bist da abgezogen worden, da kann genau. man auch nicht nach Hause gehen und zu Hause sitzen. Was macht man danach? Nein, was also hast du ich wurde dann abgezogen und es wurde direkt über die Leitstelle ein Seelsorger alarmiert vom DRK. Ah ja, gut, das ist dann das Richtige gewesen, dass man das dann so gemacht hat. Genau, und der kam dann direkt und hat sich dann, oder beschäftigt sich sogar heute noch mit mir. Mhm. Ich leide heute noch darunter. Teilweise mache ich schweißgebadet auf, schreie nur ihren Namen und... Ja. Nun ist das ja oft bei, wenn gute Freunde oder Partner sich das Leben nehmen, dann machen sich die Partner oder die guten Freunde oftmals sehr unbegründet, aber sie machen sich Schuldgefühle. Ist das ja. bei dir irgendwie auch so? Ja, das ist auch so. Ja, aber obwohl du, wie du es gerade beschrieben hast, sie hatte sich ja von dir komplett oder fast komplett isoliert. Ja. Das heißt, du hattest ja gar keinen Zugriff mehr auf sie. Richtig. Aber ich wusste ja, wo sie wohnt. Ja gut, aber du konntest ja nicht in sie hineinschauen. Ja, richtig, aber ich mache mir den Vorwurf, warum bin ich nicht öfters einfach so hingefahren? Ja, auf blauen Dunst. Ja gut, aber der Typ hat dich, du hast es gerade erzählt, mit dem Ding beschossen, dass du nicht zu ihr gehen kannst. Richtig, aber ich kann es mir selber nicht erklären, aber ich hätte mir irgendwas basteln können. Das habe ich jetzt nicht verstanden, wie du es erzählt hast, wie lang war der zeitliche Abstand von gutem Kontakt? Wie lange habt ihr keinen guten Kontakt gehabt, so gefragt? Das war ein gutes Jahr. Mhm. Gutes Jahr, da habe ich so gut wie gar nichts von ihr gehört. Da lief das alles dann auf Hochtouren mit den Freunden, mit den Drogen, ist sie schwanger genau, geworden und so weiter. Ganz genau. Mhm, ja. Also da habe ich auch, wie gesagt, so gut. Im Prinzip habe ich nur die ersten 2 Wochen mit ihrem Freund mitgekriegt, wo, wie gesagt, schon alles Friede, Freude, Eierkuchen war, den Rest waren nur Erzählungen, dass ja. alles gut ist. Ja. Noch und mal zu, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ja, nochmal zurückzukommen auf das Telefonat, das du mit ihr geführt hast, am Tag vorher. Im Nachhinein hast du wahrscheinlich 100-mal über dieses Telefonat nachgedacht, was sie da alles so gesagt hat. Ja. Ist dir da irgendwas im Nachhinein aufgefallen, wo du dachtest, ja, das deutet vielleicht in die Richtung? Ja, da gab es einiges, weil sie hat mehrfach gesagt, dass es ihr leid tut, dass ich immer an sie denken soll, dass ich dran denken soll, dass sie mich ganz doll lieb hat, dass sie mich nicht vergessen wird. Gut. Das hat sie immer wieder angedeutet. Ja, das waren dann ihre Abschiedsworte an dich, da stand ihr Entschluss schon längst fest. Richtig. Sie hat dir aber keinen Brief hinterlassen, keine Mail, gar nichts. Sie hat mir einen Brief hinterlassen. Hat sie? Ach. Hat sie. Und was hat sie da reingeschrieben? Der wurde mir dann denselben Abend sogar noch übergeben von dem Seelsorger. Den hatte sie nämlich in der Hosentasche. Da stand dann halt an meinen großen Bruder drauf, in Klammern meinen Namen. Und da stand auch drinne, dass es ihr halt wahnsinnig leid tut, dass sie den ganzen Druck und den Stress mit ihrem Freund und ihrer Familie, weil sie hatte sehr viel Stress mit ihren Eltern, nicht mehr aushält. Und dass sie zwar weiß, dass sie immer zu mir kommen kann, weil ich habe sie, wenn sie Ärger hatte, eigentlich immer gleich abgeholt, zu mir geholt für ein paar Tage. Hat sie reingeschrieben, dass sie das zu schätzen weiß, aber es geht einfach nicht mehr. Sie weiß nicht mehr, wohin. Dass ich sie halt ganz, dass sie mich halt ganz doll lieb hat, mich nie vergessen wird, egal wo sie ist oder wo ich bin. Dass sie immer auf mich aufpassen wird. Hast du, ein bisschen ironisch, weil ich habe eigentlich immer auf sie aufgepasst. Ja. Hast du einen gewissen Zorn oder vielleicht sogar noch mehr Negatives empfunden, dass sie sogar noch ihr Kind mit umgebracht hat? So muss man es ja sagen. Ja, ja. Das hätte sie ja umgehen können. Richtig, richtig. Das verstehe ich bis heute nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass sie es halt nicht bei ihm lassen wollte und nicht bei ihren Eltern. Weil sie wirklich keinen guten Draht zu ihren Eltern hatte. Und daraus kann ich mir nur erklären, dass sie das Kind dann halt bei mitgenommen hat. Bei sich haben wollte. Um sich bei sich haben wollte, genau. Damit sie immer auf ihn aufpassen kann, sorgen kann, dass es ihm gut geht, quasi. Verstehe. Ja. Mensch, Mama, aber ja. Selbst gegen ihn hege ich richtig Zorn. Weil du glaubst, dass er der Hauptverursacher ist. Ja. Andererseits kann man ja sagen, sie war, wie alt war sie, als sie sich das Leben genommen hat? 17. 17. Ich war schon kurz davor, 18 zu werden. Marco, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ich kann gut verstehen, dass das natürlich der absolute Schockmoment deines Lebens war. Das ist ja auch unfassbar, dass du nun auch gerade dann da vor Ort bist und sie siehst. Es wäre schon schlimm genug, wenn man es dir gesagt hätte, aber dass du es auch noch siehst und auch noch das tote Kind, das ist ja schon, das kann man ja nicht mehr steigern an Schrecklichkeit. Du hast gerade gesagt, dass dir das bis heute sehr nachgeht und du schweißgebadet aufwachst und so weiter, verständlicherweise. Ich biete dir jetzt an, dass meine Psychologin, die Claudia, dich anruft und ihr mal gemeinsam beraten könnt, was zu tun ist. Was du machst. Das... Ja, möchtest du? Das ist okay. Ja. Danke für dein Vertrauen, dass du es mir und uns erzählt hast, Marco. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Du legst bitte auf und die Claudia ruft gleich dich zurück. Okay. Alles Gute. Tschüss, Marco. Ja, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Peter und Peter ist 59. Hallo Peter. Hallo Jürgen. Hallo Peter. Deswegen rufst du an. Das gleiche Thema wie dein Vorredner. Wir haben gestern übrigens, muss ich mal sagen, wahnsinnig viele Anrufe und Mails bekommen zu dem Thema. Da haben wir... ich habe es mir angehört. Ja, es ist unglaublich, was die Leute für schlimme Sachen erleben. Also du offensichtlich auch. Erzähl mal. Extrem schlimm. Also ich möchte erstmal alle, die einen Führerschein besitzen, warnen, dass sie ihre PS-Zahl nicht unterschätzen dürfen. In der Fahrschule lernt man 30, 50 dann die Fahrschulprüfung zu machen. Und wenn man den Führerschein hat, dann bekommt man von Oma und Opa auf einmal ein Auto geschenkt, was dann 100 PS oder 150 PS hat. Mhm. Und das darf man nie unterschätzen. Das gilt für Mofas, das gilt für Mopeds, für Motorräder extrem und auch für Autos. Da spricht, höre ich schon, eine sehr schlimme Erfahrung aus dir. Richtig. Erzähl mal, was passiert ist. Es war so gewesen, ich fuhr ein Auto, das den Namen will ich jetzt nicht nennen, das 200 PS hatte. 200, Und ich war in der Eifel unterwegs, weil ich der Einzige war, der noch nüchtern war von einem Fußballverein, weil wir dort öfter gezeltet haben in der Eifel. Mhm. Und ich wollte dann noch ein Fass Bier holen. Und da hatte es schon in der Eifel über eine Woche lang nicht mehr geregnet. Mhm. Und als ich losgefahren bin, da fing so Nieselregen an. Ja. Und da kann man sich ausrechnen, dass dann eine auf so einer Asphaltstraße ein Schmierfilm drauf ist. Und ich die Strecken, die kenne ich auswendig dort, weil wir schon seit 20 Jahren dort fahren. Und dann war es eben so, ich habe gemerkt, es fing an zu regnen, dann bin ich auf Tempo 30 runtergegangen, weil ich genau wusste, da kommt gleich eine Haarnadelkurve. Die ist zwar gesichert mit Leitplanken, aber trotzdem, auch bei 30, da kann man noch eventuell dort ausrutschen, wenn man 180 Grad Kurve fährt. Ja. So, und dann ist jemand mit dem Motorrad hinter mir hergefahren, der kam aus dem gleichen Dorf. Ich ahne schon, ein Motorrad heißt in der Regel, es kam angerast. Der kam angerast, richtig. Und der hat mir noch dann, ich habe den im Rückspiegel gesehen und dann im Seitenspiegel links und rechts habe ich den gesehen und als er an mir vorbeigegangen ist, hat er mir noch den Stinkefinger gezeigt. Ah, weil du zu langsam warst und, ja, und ihn behindert hast. Aber ich wusste ganz genau, was kam. Mhm. Ja. Was kam dann? Da kam eine Haarnadelkurve. Ja, ist schon klar. Ja. Mhm. Und die Leitplanken sind abgesichert. Mhm. Aber diese Pfeiler, die Leitplanke halten, die sind in der Erde drin und die sind so 30, 40 Zentimeter hoch. Mhm. Und ich hatte schon eine Ahnung gehabt, weil er mit dem gleichen Tempo weiter, der muss über 100 drauf gehabt haben. Mhm. Mein Gott, Tempo 100 und bei der Straßenlage. Und dann bin ich da oben angekommen an der Haarnadelkurve. Dann habe ich erst das Motorrad gesehen. Das lag so vor der Leitplanke. Ach so, den Unfall an sich hattest du nicht sehen können, noch nicht. Bitte? Den Unfall an sich hattest du vorher noch nicht sehen können, als du näher kamst. Nein, ich bin ja nur 30 Stundenkilometer gefahren. Mhm. Und dann bin ich da oben angekommen. Da habe ich die Maschine da, das war eine 900er Kawasaki gewesen. Mhm. Also das war damals zu der Zeit ein sehr schnelles Motorrad gewesen. Wann war denn das? Zu welcher Zeit? Das war im Jahre 2000, nee, das war 1998 war das. Okay, okay. 98 war das. Mhm. So, dann hast du das Motorrad liegen sehen auf der Straße. Richtig. Ja. Dann habe ich erstmal angehalten, Warnblinkanlage angemacht und dann wollte ich das Warndreieck rausholen, vor die Haarnadelkurve setzen und dann habe ich den Mann gesehen. Wo war der Mann? Der ist durch diese Halterung der Leitplanke, ist der breitbeinig von oben bis unten durchgeschnitten gewesen. Also komplett halbiert. Komplett halbiert. Der Kopf auch? Kopf. Nee, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Der hat ja einen Helm noch aufgehabt. Ach so. Der Helm vorne, der war noch in Ordnung. Aber ich konnte die ganzen Gedärme, die waren draußen. Mhm. Aber das Herz konnte ich sehen, das ist eine Pumpe. Das ist unfassbar. Und der Mensch hat ja 5 bis 6 Liter Blut. Mhm. Und da war schon eine Blutlache gewesen. Also das Blut pumpt der normale aus. Menschenverstand würde mir gesagt haben damals, das bringt nichts mehr. Ne? Mhm. Aber dann habe ich noch, weiß ich, 3 oder 4 Sekunden überlegt, dann habe ich ihm noch den Helm abgenommen Dann habe ich gesehen, dass der Helm hinten auch gespalten war. Und dann habe ich sein Gehirn in der Hand gehabt. Ja. Und dann habe ich das Gehirn wieder in seinen Helm reingetan. Das hast du gemacht? Ja, und dann bin ich erstmal kurz hingegangen. Das macht man dann irgendwie intuitiv, dass man das dann nochmal reinschiebt. Richtig, ja, ich habe es versucht, ja, aber obwohl logischerweise im Nachhinein hätte ich mir schon denken können. Also natürlich. 5 Liter Blut liegen ja da schon und dann. Na gut, wenn der Mensch bis zum Hals gespalten ist, ist er tot. Ja, aber man denkt in dem Moment nicht daran. Nein, nein, natürlich. Das, ja, ich habe erste Hilfekurse gemacht und das heißt, den Menschen zu retten. Aber konntest du das, war das Gesicht noch heil? Konntest du das Gesicht? Nein, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Hm. Gar nichts mehr, nichts mehr so, zu sehen. Jetzt, wie viel Uhr genau war das? Das ist gegen 18 Uhr passiert. Ach so, das heißt, es war hell. Ja, ja. Es war Sonne. Ja, das war hell, ja. So, Wald, Eifel, Landstraße, du ganz alleine mit diesem unfassbaren Vorfall. Richtig. Und dann, was hast du gemacht? Da gab es auch noch keine groß. Hattest du ein Handy? Hattest du damals? Nein, hatte ich nicht bei gehabt. Damals gab es noch keine Handys. War das eine vielbefahrene Straße? Wahrscheinlich nein, nicht. Eine ganz kleine Straße. So, was hast du? Was macht man da? Was hast du gemacht? Erstmal gekotzt. Und da ich autogenes und mentales Training beherrsche, habe ich dann dieses Bahndreieck nochmal vor die Straße gesetzt, vor die Hahnnadelkurve gesetzt, dass da irgendwas los ist. Mhm. Und habe gedreht und bin nach Niederzissen gefahren, weil dort die nächste Polizeistation war. Mhm. Und habe das dann dort gemeldet. Und du warst in der Lage, Auto zu fahren? Ja, ich beherrsche autogenes Training und mentales Training. Das hat geholfen? Das Kotzen, das hat mir auch wahrscheinlich sehr viel gebracht. Bist du dann mit der Polizei nochmal zurückgefahren? Nein, durfte ich nicht. Mhm. Du hast denen gesagt, was du gesehen hast, was passiert ist? Ja. Der kam aus dem gleichen Dorf, wo wir waren. Kanntest du den persönlich? Ja, den kannte ich. Der war 23 Jahre alt. Der hat vier Monate vorher einen Führerschein gemacht, Klasse 1. Jetzt hat der dir ja quasi, seine letzte Lebensaktion war, der hat dir den Stinkefinger gezeigt. Ja, das war das Letzte. Habe ich das schon gemerkt. Da passiert was. Mhm. Mit dem Tempo. Ja. Auf zwei Rädern. Ja. Das kann ich gar nicht. Wie ordnest du das für dich so ein? Der hat ein Mann dich nochmal massiv beleidigt und in der nächsten Sekunde ist er tot. Ich habe überhaupt nicht gedacht. Und im Nachhinein? Im Nachhinein kann ich nur sagen, Idiot. Mhm. Keine Ahnung. Idiot rundherum. Einmal, dass er das gemacht hat, einmal, dass er viel zu schnell gefahren ist. Und dass er überhaupt nicht weiß, was er mit zwei Rädern. Ja, mit zwei Rädern. An PS-Zahlen drunter hat. Ja. Aber fahr mal, also ich meine, das muss ich dir nicht erzählen. Bei schönem Wetter in die Eifel, da ja, kriege ich einen da. Zu viel. Wenn ich bin öfter da, ja. Und dann, ich bin die Strecke schon des Öfteren wieder abgefahren. Aber wenn ich auch, wenn ich in die Eifel fahre und sehe, ich fahre die A61. Und wenn ich sehe, dass die Autobahn frei ist, dann fahre ich mein Auto auch raus. Und dann fahre ich auch 250, 260. Das machst du auch. Ja, natürlich. Aber ich sehe immer weiter nach vorne und automatisch immer nach hinten. Mhm. Alle 3 Sekunden, das ist bei mir von der Fahrschule drin. Ich hätte jetzt gedacht, nach diesem Erlebnis wärst du auch ein Befürworter von Tempo 130? Ja, auf jeden Fall. Bist du? Das auf jeden Fall. Mhm. Nur damals habe ich anders gedacht. Mhm. Aber jetzt würde ich das auf jeden Fall befürworten. Vor allen Dingen die Polizei, wenn die jemanden mit einer Radarfalle einfängt, die sollen nicht immer Knöllchen verteilen. Die sollen den Leuten mal sagen, halt stopp, Freunde, wisst ihr, wie viel PS ihr unterm Arsch habt? Mhm. Was das für Auswirkungen haben kann. Ja. Das kann auch ein Fahrradfahrer machen. Ich finde, das sollten die beides machen. Die sollen das machen, aber die Polizisten auch. Und die sollen auch fette Knöllchen verteilen. Ja, und die sollen auch gerne schnell den Führerschein abnehmen. Dann kapieren die Leute ganz das. Ganz genau so. Ja. Sag mal, Peter, wenn man so was Schlimmes erlebt hat, bist du dann in psychologische Behandlung gegangen? Danach? Nein, braucht Hast du es für dich selbst hingekriegt? Ja, ja, das habe ich selber. Ja, das war kein Problem für mich. So, dass du sagst, heute genug, jetzt ist es sehr lange her. Hast du es komplett verarbeitet? Ja, ja, komplett, ja. Ich habe jetzt meinen Führerschein freiwillig abgegeben und. Mit 59 schon? Ja, ja. Warum? Ja, ich bin Mitglied von Greenpeace. Das hat damit auch zu tun. Ach so. Also nicht aus gesundheitlichen Gründen, oder? Nein. Ich könnte ein Auto fahren. Also. Das ist kein Problem. Mhm. Ich bin 40 Jahre unfallfrei Auto gefahren, weil ich meinen Führerschein habe. Mhm. Nochmal eine Frage zu diesem jungen Mann. Hast du später Kontakt zu den Angehörigen gehabt? Ja. Ich kenne ja dieses ganze Dorf, kenne ich ja. Hast du es übers Herz gebracht, denen das so zu erzählen? Ja. Habe ich gemacht. Und die wollten das auch wissen? Ja, die wollten das wissen, wie es passiert ist. Und dann habe ich das so erklärt, wie ich es dir jetzt gerade sage. Ja. Und dann haben die gesagt, ja gut, dann hat er Pech gehabt. So haben die reagiert. Ja, dann. Stand der denn im Ruf, dass das ein Raser war? Nein, eben nicht. Gar nicht. Der hatte erst mal 3 Monate seinen Führerschein. Na gut, aber der hat ja in den drei Monaten auch schon wie wahnsinnig fahren können. Hätte er. Aber hat er nicht. Hat er nicht. Nur an dem Abend. An dem Abend. Volle Kraft. Also Nachmittag. Spät Nachmittag. Ja. Das war nicht schön. Nein, ich wollte gerade sagen, ich habe es gestern auch schon ein paar Mal gesagt, das ist auch so ein Bild, was für dein ganzes Leben in deinem Gehirn eingebrannt ist. Ja, das ist richtig. Definitiv. Das wirst du nie, nie verblassen. Nein. Und deshalb appelliere ich an Menschen, die einen Führerschein haben, bitte aufs Tempo achten. Und darauf achten, welche PS-Zahlen man unter sich hat. Ich sehe das genauso. Und ich mache es ja auch oft hier. Aber ich habe immer so die Sorge, dass so gut gemeinte Appelle, Ja, aber wenn man so einen Unfall mal gesehen hat, dass ein Mensch komplett durchgetrennt ist, dann werden wahrscheinlich einigen die Augen aufgehen. Das glaube ich auch. Aber das muss ja nicht sein. Peter, ich danke dir sehr herzlich für deinen Anruf und auch für die warnenden Hinweise. Das finde ich sehr richtig und sehr passend. Okay. Ich danke vielmals. Alles Gute, Peter. Danke, Jungs. Tschüss. Ciao. Wir haben 1.32 Uhr, 33. Das ist jetzt heute die Zeit für Irmgard. 65. Guten Morgen, Irmgard. Hallo, Domian. Hallo, Irmgard. Darf ich so einfach Domian sagen? Du darfst so einfach Domian sagen, ja. Ich komme gerade ins Stottern. Hast du den Ton abgedreht von deinem Fernseher oder Radio? Nein. Nein, siehst du, das muss geschehen. Mach ich mal eben. Sonst können wir beide nicht sprechen. Ich könnte euch zwischendurch ja mal sagen, wir gehen ja. Ach, ich sag's euch gleich, nach Irmgard. Hab ich gemacht. So, sehr gut. Jetzt reden wir beide. Um was geht's denn? Ja, ich habe eigentlich auch noch mal das Thema von gestern auf dem Herzen. Ich sag mal kurz den Zuschauern und Zuhörern, was Irmgard. Wir werden dieses Thema im Herbst nochmal wiederholen, weil wir so viele Angebote, Anfragen hatten, die Menschen, die in die Sendung wollten, dass man das mit einer Sendung oder jetzt mit anderthalb Sendungen gar nicht schafft. Wir machen es im Herbst, das Thema nochmal. So, jetzt aber zu dir, Irmgard, und auch zu den Schockmomenten. Ja, und zwar war das so. Am 27. Oktober 1986 wollte mich jemand erschießen. Ich glaube, ich werde das mein ganzes Leben lang dieses Datum nicht vergessen. Das verfolgt mich bis zum Tod hinaus. Ja. Wer wollte dich erschießen und warum? Ein guter Bekannter. Ja. Also mein damaliger Mann und ich, wir hatten einen Kiosk, in Mahl war das noch. Ja. Und dieser Mann wohnte in dem Haus, in dem wir den Kiosk hatten, oben über uns. Und er war sehr oft unten bei uns und wir haben uns angefreundet. Und ich dachte, ich könnte so ohne weiteres ihm vertrauen. Ja. War aber nicht so. Und dann hatte mein Mann damals ein Geschäft mit ihm verabredet. Ich weiß gar nicht mehr, worum das ging. Ich hab's vergessen. Mein Gehirn funktioniert nicht mehr so gut. Mhm. Weil ich durch diese Verletzung einen Hirnschaden erlitten habe. Ach so, es ist also dazu gekommen, dass dieser Mann, dass er schon geschossen hat und dich sogar getroffen hat, aber du Gott sei Dank überlebt hast. Ich habe überlebt. Wohin ist dieser Schuss gegangen? Der Schuss ging ins Vorderhirn, also in die Stirn. Ah, und daher kannst du auch so verlangsamt nur sprechen? Ja. Was ist denn dann genau an dem 27.10. geschehen? Ja, wir zwei, also dieser Mann und ich, waren in Haltern-Lavesum. Wo wart ihr? Haltern-Lavesum am Stausee. Ach so, okay. Und wir sind dann aus dem Auto ausgestiegen und in so einem Hain spazieren gegangen. Ja, dein Mann war nicht dabei. Nein, der wollte später kommen. Ja. Und ist auch Gott sei Dank später gekommen. Ja. Dann seid ihr. Er hat mich nämlich eine Viertelstunde vor meinem Tod nach Aussage der Ärzte gefunden. Und er hat gesagt, ich bin sogar noch alleine zu ihm ins Auto gestiegen. Trotz der schweren Verletzung. Ja. Aber erzähl mal weiter, du bist mit dem Mann durch den Hain da spazieren gegangen. Und was ist dann geschehen? Er hat mir gesagt, ich solle doch bitte vorgehen. Er wollte hinter mir hergehen und mich absichern, komischerweise. Absichern? Ja. Da hatte ich das nicht. Komischerweise. Komischerweise, was soll das? Was hieß das? Ich weiß es nicht. Er hat immer gesagt, ja, kann ja mal was passieren. Es ist besser, wenn ich hinten gehe. Okay, hast du es gemacht? Habe ich gemacht. Ich habe ihm ja vertraut. Ja, und auf einmal wurde ich von hinten gewürgt. Schrecklich, dass ich fast ohnmächtig geworden bin. Bin ich aber noch nicht. Danach habe ich dann einen Mordschlag auf den Hinterkopf bekommen. Und zwar muss das mit einem Fäustel gewesen sein. Denn dieses Fäustel hat die Polizei nachher, also ich wurde in so einem Rapsfeld gefunden. Ja. Erklär mir mal ganz kurz, ich weiß nicht, was ein Fäustel ist. Das ist sowas wie ein Hammer. Okay. Damit hat der dann auf dich eingeschlagen? Ja. Und dann? Und er hat mich gewürgt. Ja, und dann habe ich wohl schon die Besinnung verloren. Denn so genau weiß ich dann überhaupt nicht mehr, was passiert ist. Ach so, das heißt, den Schuss hast du gar nicht bewusst mitbekommen? Doch, irgendwie schon. Denn ich lag hinterher noch wochenlang im Koma und ich habe die ganze Szene erlebt in diesen Wochen, immer wieder. Also dieser Mann hat mit dem Fäustel auf dich eingeschlagen, dann warst du kurzfristig bewusstlos und dann irgendwann hat er auch noch in deinen Kopf geschossen. Ja. Und hat dich dann da liegen lassen im Rapsfeld. Ja, er ist dann weggegangen, hat dann unterwegs noch eine Polizeistreife getroffen. Die zufällig da war? Ja. Sagt er jedenfalls, und die Polizisten sagten das auch, nur das Komische ist, er hat den Polizisten gesagt, dass er war da, aber nicht, dass er mit mir da war, sondern da fielen auf einmal Schüsse und er musste weg. Und mich hat er überhaupt nicht erwähnt. Also er hat gesagt, er hätte Schüsse gehört. Ja, die sind ihm um die Ohren geflogen sogar. Das heißt, hat die Polizei ihn dann festgehalten? Weißt du das? Hat die Polizei ihn dann festgehalten oder ist er dann weiter? Ist er dann er ist weiter nach Köln, weil er da Bekannte hat. Er ist aber irgendwann dann gefasst worden. Er ist zu seinem Rechtsanwalt gegangen und der hatte ihm geraten, sich doch zu stellen. Das hat er gemacht. Das hat er gemacht. Und dann saß er bis Dezember 1987 in Untersuchungshaft. Und zu was ist er denn letztendlich verurteilt worden? Gar nichts. Gar nichts? Er wurde freigesprochen, mangels Beweise. Das heißt, er hat das alles abgestritten? Er hat gar nichts gesagt. Nur sein Rechtsanwalt hat hinterher so eine komische Verlautbarung vorgelesen. Das heißt, der einzige Zeuge, den es gibt, bist du. Und du konntest das nicht richtig beweisen. Genau. Dann ist der Mann auf freien Fuß gekommen nach einem Jahr Untersuchungshaft. Und hat noch Geld dafür gekriegt. Wegen der Untersuchungshaft? Ja. Wie lange hast du gebraucht, um einigermaßen wieder stabil zu werden? Ich brauche immer noch. Du bist bis heute, ich sag's nochmal, das war 1986, du bist bis heute nicht gesund. Natürlich, Nein. Man hört es ja auch an der Sprache. Abgesehen von den Schwierigkeiten beim Sprechen, was trägst du? Ja, noch? Ich habe einen unglaublichen Gesichtsausfall erlitten. Ich kann nicht mehr Auto fahren. Mhm. Also das mache ich jetzt schon freiwillig nicht mehr. Weil ich habe Angst davor, wenn plötzlich ein Kind auf die Straße läuft und ich sehe das nicht rechtzeitig, und dass du nicht schnell reagierst, dass ich das überfahre oder genau. So. Ja. Deshalb. Was ist das denn? Was war oder ist das für ein Gefühl für dich, dass dein beinahe Mörder so gut davongekommen ist und auf freiem Fuß dann ein normales Leben leben konnte? Das macht mich sauer. Das macht mich wirklich sauer. Mhm. Ja, dabei ist, ich glaube, sauer noch ein sehr harmloses Wort. Hast du den irgendwann dann nochmal gesehen? Ja, wahrscheinlich bei der Gerichtsverhandlung? Ja, aber danach nicht mehr. Möchte ich auch gar nicht. Mhm. Wie war, ich habe gar nicht den großen Drang dazu, ihn zu sehen. Warst du bei der Gerichtsverhandlung körperlich und seelisch in der Lage, länger im oder überhaupt im Gerichtssaal zu sein? Ich habe es gerade so vorausgesetzt. Warst du da? Ich war da. Hat er dich angeguckt? Ja, aber ich wäre am liebsten an die Kehle gesprungen. Mhm. Und am meisten hatte ich mich aufgeregt. Dann ging nachher das Ganze noch an das Sozialgericht hier in Duisburg. Mhm. Und er hat immer nur gefragt, ob er mir denn jetzt eine Entschädigung zahlen muss. Und er hat auch nur so wenig Geld. Und er hatte nur Angst um sein Geld. Das heißt, er hat auch keine Entschädigung gezahlt? Nein, ich bekomme eine Opferentschädigungsrente damals vom Versorgungsamt und jetzt macht das ja der Landschaftsverband. Darf ich mal fragen, ganz indiskret, wie hoch diese Rente ist? Hm? Darf ich mal indiskret fragen, wie hoch diese Rente ist? Etwas über 2000 Euro. Hm. Naja, immerhin etwas. Nach all dem Leid und der Ungerechtigkeit, die dir widerfahren ist. Hm. Irmgard, du hast ja gesagt, dass ihr diesen Mann kanntet und dass ihr euch auch befreundet hattet mit diesem Mann. Hast du in irgendeiner Weise eine Ahnung, was das Motiv dieses Menschen gewesen sein konnte? Weiß ich nicht. Ich sollte für meinen damaligen Ehemann so eine geschäftliche Aktion abwickeln. Mhm. Ich hatte da 10.000 D-Mark bei mir und ich glaube, die waren hinterher weg. Ach so, die hattest du bei dem Spaziergang bei dir? Die waren im Auto. Oh, ach, die waren weg. Aber die waren hinterher weg. Mhm. Irgendwas. Er hat immer so krumme Dinger gemacht. Eine ungeheure Geschichte ist das, die du uns erzählt hast. Und ich sage dir, dass du Tausende und Abertausende von Menschen jetzt auf deiner Seite hast und die Mitgefühl mit dir haben und die zornig sind auf die Umstände, dass dieser Mensch nicht hinter Schloss und Riegel gebracht wurde. Ich weiß nicht. Ich weiß noch, damals, als ich nach Monaten aus dem Krankenhaus kam, es hat sehr lange gedauert. Mhm. Und ich bin auch jetzt noch nicht mit der Behandlung fertig. Mhm. Ich muss noch mal Irmgard, zu einer psychiatrischen Reha. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Da wir beide uns hier schon sehr lange unterhalten haben, was aber auch deinem Schicksal und deiner Geschichte angemessen ist, möchte ich das jetzt hier beenden. Und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich noch einmal an. Bist du einverstanden? Ja. Sehr gut. Dann danke. Dauert das noch lang? Nö, das geht recht schnell. Dann wird sie sich gleich bei dir melden. Okay. Ich bedanke mich sehr für deinen Anruf und wünsche trotz allem Unglück und Leid, was dir widerfahren ist, Zuversicht, Kraft und alles Gute, Irmgard. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Es ist wirklich unfassbar, was wir hören, was wir gestern gehört haben, was wir heute hören. Das sind Geschichten, die man so gar nicht irgendwie mitbekommt. Die stehen nicht in der Zeitung oder jedenfalls ist mir das in der Ballung natürlich nicht so bekannt. Also wir machen im Herbst noch einmal einen Themenschwerpunkt zum Thema Schockmomente. Ich wollte euch vorhin sagen, kurz bevor Irmgard ihre Geschichte erzählt hat, wir haben ja heute unsere vorletzte Sendung vor der Sommerpause. Nächste Woche Montag fängt die Sommerpause an und die Sommerpause geht bis zum 30. August. Damit ihr das schon mal wisst, die geht bis zum 30. August. Ich bin jetzt verbunden mit Martin. 41. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Lumian. Du heißt Martin und nicht Martin. Genau, richtig. Sehr gut. Hallo, Martin. Wir müssen doch nochmal zurückkommen auf das Thema von gestern. Wahnsinn. Ja, gerne, natürlich, wenn du das möchtest, auf jeden Fall. Zwar versuchen wir seit über 10 Jahren zu Hause mit dem Tod des Kindes klarzukommen, an dem die Kindsmutter eine Mitschuld hat. Durch eine, also deine ehemalige Partnerin? Ja, immer noch Partnerin jetzt, ja. Mhm. Die ist alkoholisiert Auto gefahren mit dem etwas über einjährigen Kind auf dem Beifahrersitz. Und ich habe eben gesagt, Mitschuld, weil man hat ihr die Vorfahrt genommen. Und das Auto, was ihr die Vorfahrt genommen hat, ist natürlich genau in den Beifahrerbereich reingefahren. Wo das Kind saß. Wo das Kind ihr las, ja. Mhm. Und wie gesagt, das ist jetzt über 10 Jahre her. Und ich habe gerade gesagt, ehemalige, ist das immer noch deine Partnerin? Das ist so eine On-Off-Geschichte. Ja, es ist immer noch meine Partnerin, ja. Mhm. Es war nach dem Unfalltod mal nicht so, weil sie wohl Verlustängste gehabt hat und unbedingt ein neues Kind haben wollte. Und, ja. Und? Ich konnte zu dem Zeitpunkt schon keine Kinder mehr zeugen. Mhm. Und war dann nicht mehr gut genug. praktisch. Achso, für sie nicht mehr gut genug, weil du ich kein Kind mehr zeugen konnte und sie aus Verlust Bewältigung, Verlustängsten, ich weiß nicht, unbedingt ein neues Kind haben wollte, ja. Ja, dann hat sie sich irgendwo anders hin orientiert, zu einem anderen Mann. Genau, richtig. Und ist sie dann nochmal schwanger geworden? Ist nochmal schwanger geworden, hat ein Kind bekommen. Und jetzt lebst du mit ihr und mit dem Kind zusammen? Genau, ja. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf das Unglück. Sie ist alkoholisiert gefahren. Wie viel Alkohol hatte sie im Blut? Es war unter ein Promille. Mhm. Ja, aber immerhin. Immerhin. Und ja. Ich behaupte einfach mal, es wäre nicht viel passiert, weil der Weg nicht mehr weit gewesen wäre bis nach Hause. Ja, und man kann natürlich nicht immer damit rechnen, dass jemand nein die Vorfahrt nimmt. Ja gut, aber das ist immer so eine Milchmädchenrechnung. Es ist nicht weit. Ja, genau, auch klar. In kurzen Strecken können eben Unglücke passieren. Hätte es sein können, wenn sie nüchtern gewesen wäre, dass sie vielleicht hätte schneller reagieren können. So ist mein Gedanke, ja. Der ist auch, natürlich auch nicht falsch, diesen Gedanken zu denken. Richtig, genau. Das Kind war sofort tot. Ja, das hat keine Chance gehabt. Ich wurde durch einen Bekannten abgeholt, er ist Polizist. Und wir sind an der Unfallstelle vorbeigefahren und ich habe das Auto noch gesehen und ich habe diese Kinderschale, diesen Kindersitz noch gesehen. Mhm. Mit Blut dran und wir sind dann ins Spital gefahren, wo man mir gesagt hat, dass der Lütte nicht überlebt hat. Mhm. Und das Erste, was die Kindsmutter sagte, war die Frage, bist du mir böse? Mhm. Und diese Frage schwebt seit über 10 Jahren zwischen uns. Und sie eine wartet. Eine sehr befremdliche Frage in der Situation. Eine furchtbare Frage. Ja, klar. Eine furchtbare Frage. Ja, die Mutter verliert ihr Kind und sie sagt zu dir, ja. Bist du mir böse? Was für eine Reaktion? Du sagst über die Kindsmutter, warum sagst du nicht deine Partnerin, deine Freundin, du bist mit ihr zusammen? Das stimmt, da muss ich mich wohl für entschuldigen. Nee, ich frage einfach nur. Nee. Nein, es, ja, um das zu verdeutlichen. Ja, okay. Weil ich habe das Gefühl, dass sie einfach nicht trauern kann. Wir haben uns ja danach getrennt. Und ich war es, der sich um das Grab gekümmert hat, wo sie dann schon in einer anderen Stadt gewohnt hat. Ich war es, der immer wieder da war. Mhm. Und vor 2 Jahren waren wir das erste Mal gemeinsam am Grab des Kindes. Wie hat sie sich da verhalten? Reserviert, kühl, sag ich mal. Wie erklärst du dir das? Du sagst, die kann nicht trauern. Hatte sie auch keine Bindung zu diesem Kind? Doch, wir waren eine glückliche Familie und wir waren glücklich, dass es dieses Kind gegeben hat oder dass es das Kind zu dem Zeitpunkt gab und alles war wunderbar und alles war toll. Oder wäre es vielleicht damit zu erklären, durch ihre Traumatisierung, ist es damit zu erklären, dass sie so sich merkwürdig verhält? Ja, ich denke schon. Also wir führen ja heute auch eine Beziehung und die ist eigentlich auch von Harmonie geprägt. Auch mit der Tochter jetzt. Aber diese Frage schwebt halt immer noch zwischen uns. Ja. Ich habe gerade so gedacht, Martin, ich hätte zu dieser Frau nicht wieder zurückgehen können. Ja. Nach dem, was da passiert ist und wie du es jetzt gerade geschildert hast. Und sie hat dich ja sogar verlassen, weil du eben nicht mehr zeugungsfähig warst. Richtig. Und dann wieder zu dieser Frau zurück zu gehen, die sich so, selbst wenn man es psychologisch erklären kann, warum sie so ist, man kann ja alles psychologisch erklären, hätte es mich auf große Distanz gebracht. Ja, richtig, aber es muss doch eine Art von Liebe sein oder gewesen sein, die uns halt so lange verbindet. Mhm. Habt ihr denn mal versucht, im Rahmen einer Paartherapie mal dieses große Thema aufzubereiten? Ich hatte mal das Thema auf den Tisch gebracht und sie sagte, wenn sie das machen will, dann macht sie das alleine und nicht zusammen. Ja, aber dich betrifft es ja ganz genauso. Es betrifft ja euch beide. Genau, ja. Ich würde an deiner Stelle darauf bestehen. Ja, zumindest das muss sie dir anbieten, nachdem was alles geschehen ist. Ja, sollte sie. Du bist ja schon so viel wieder auf sie zugegangen. Das muss sie dir anbieten. Sonst wird dieser Schatten immer auf eurer Beziehung stehen. Richtig. Die Befürchtung habe ich. Aber trotz allem sind wir ja eine harmonische kleine Familie. Und die Angst, nochmal die Familie zu verlieren, ist natürlich auch da von meiner Seite aus. Weißt du was? Ich will mal doch auch nochmal meine Psychologin hinzuziehen. Die dich da auch noch vielleicht ein bisschen besser lotsen kann. Also von meiner Seite aus wäre das meine spontane Idee, das müsst ihr unbedingt machen. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Prima, dankeschön. Sehr gerne. Gute Nacht. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Wiederhin. Tschüss. Und hier ist Carlo. Carlo ist 52. Guten Morgen, Carlo. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Carlo. Ja, unfassbar ist euer Thema. Unfassbar. Vor einem Jahr circa bin ich operiert worden, habe nach einer Entzündung am Fuß, musste der Fuß amputiert werden und bin während der Amputation wach geworden. Das ist während der Vollnarkose. Das heißt, ich habe also die Augen aufgemacht und merkte, dass mein Körper sich bewegte, weil die ja an den Beinen am Arbeiten waren, war aber wie gelähmt, konnte nichts sagen, kein Ton, kein Stöhnen. Nichts. Aber die Augen hast du aufgemacht? Die Augen aufgemacht. Das muss doch jemand gesehen haben. Ja, nee, die Anästhesisten, die unterhielten sich gerade über Borussia Mönchengladbach. Die hatten anderes zu tun anscheinend. Und der Arzt und die Ärztin, die also die Operation durchführten, der Arzt, der Doktor, sagte also dann zu seiner Kollegin, sehen Sie, und jetzt kommt es mir zugute, dass ich privat Holzschnitzerei mache und modelliere. Das heißt also, das kann er dann gut gebrauchen, wenn er unten die Narben dann schön modelliert und zumacht. Er hat es aber so gemacht, dass er nicht richtig war und nachher nochmal im Klinikum Aachen musste das Ganze korrigiert werden. Mein Gott, das hast du alles mitgehört? Ja, ja, und das wurde dann nachher auch runtergespielt und gesagt, nee, ich hätte das nur geträumt. Und dann habe ich denen aber gesagt, pass mal auf, ich weiß genau, was ihr gesagt habt. Ich weiß genau, worüber sich die Anästhesisten unterhalten haben. Und dann nachher im Gespräch war eine Anästhesiearzt da alleine mit mir im Zimmer und der sagte dann eiskalt auf gut Kölsch, stell dich nicht so an. Und das habe ich dann im Nachhinein, als du das erzählt hast. Ja, ja, hat er das denn gesagt? Ich habe das mitgekriegt, ich habe das mitgekriegt, was sie gemacht haben. Stell dich nicht so an. Nein, ich muss fragen noch. Das Hören ist ja die eine Sache. Wenn man wach wird und einen Fuß amputiert bekommt, ist das doch wahrscheinlich mit unfassbaren Schmerzen verbunden. Hast du die Schmerzen auch gespürt? Ja, sicher habe ich die gespürt. Naja, ich frage dich. Ich weiß ja nicht. Schon immer unter Dauer-Schmerzmittel, weil man mir zuerst, bevor dass man den Fuß amputiert hat, von den Zehen bis zur Hälfte des Schienbeins alles abgeschält hat, an Haut, Knochen etc. Da lagen die Knochen und die Sehnen frei. Das ganze Gewebe war ja vergiftet. Und das ist dann nachher auf den Knochen geschlagen und dieser Virus zersetzte diesen Knochenzement. Dass man dann aber durch diese Intensität der Schmerzen nicht in Ohnmacht fällt? Ja. Bist du denn bis zum Schluss der Operation wach geblieben? Nee, ich habe mich dann nachher etwas lösen können, habe den Kopf geschüttelt und dann hörte ich nur, wie einer von den Anästhesieärzten wieder sagte, oh, ja, und dann kam der Griff zum Arm, wahrscheinlich wurde dann nachgespritzt, und dann hörte ich etwas von Schlafmilch und dann weg. Das Ganze hat man mir natürlich nicht geglaubt, ich habe das nachher auch dem Chef des Krankenhauses gesagt. Und ich habe nachher bei der zweiten OP im Klinikum Aachen das dem Anästhesiearzt gesagt. Und das war der einzigste, der es mir geglaubt hat. Hast du gegen diese Klinik, die das damals verursacht hat, hast du geklagt? Ach, keine Chance. Stich doch kein Arzt im anderen Auge. Ja, so, nein, man soll das auf jeden Fall tun. Man soll es tun. Carlo, ich muss Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Wenn du gerne in Sachen Klagen noch einen Tipp haben willst, rufen wir dich nochmal an. Machen wir ganz einfach. Alles Gute, leg mal auf, wir melden uns nochmal. Tschüss. In der Technik, Henrik Hage und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.